ein, Kölnerinchen ein. Eins, zwei, drei, vier, bleib mal ruhig, dass du nicht klein runter fallst. Über übers Haberfeld geht's ein weniger schnell. Ich möchte aber krank nicht sein, Kellerinchen ein.